Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute die Lady und die Generäle. Birmas langsamer Aufbruch zu neuen Ufern. Eine Sendung von Gerd Wolf. Public demand Aung San Suu Kyi. He is our national leader. Das Volk verlangt Aung San Suu Kyi. Sie ist unsere nationale Heldin, rufen ihre Anhänger. Jeder Auftritt der Lady, wie sie in Birma genannt wird, ist umjubelt. 13 Jahre unter Hausarrest haben sie nicht brechen können. Diese eine Frau ist mehr wert als die 25 Millionen Männer im ganzen Land, sagt eine Dame auf dem Markt von Yangon. Sie sagt es nicht ins Mikrofon, zu groß ist nach wie vor die Furcht vor Repression und den allgegenwärtigen Spionen des Regimes. Jeder Ausländer wird in Birma mit Interesse begrüßt. Gespräche werden dem Besucher geradezu aufgenötigt. Birmanen wollen wissen, was in der Welt um sie herum geschieht. Doch wer das Thema wechselt und die politische Lage im Land anspricht, erntet Schweigen. Höchstens im kleinsten Kreis tun manche ihre Meinung kund und haben am Ende Angst vor der eigenen Courage. Die Zeit ist noch nicht reif für Aung San Suu Kyi, ist dann der Abschluss jedes Gesprächsversuchs. Die Friedensnobelpreisträgerin steht für den Widerstand gegen die Junta und für die Forderung nach Demokratie in einem Land, dessen Geschichte nur Unterdrückung kennt. Ein erstes Gefühl von Freiheit kam 1990 auf. Die ersten Wahlen seit dem Militärputsch gewann die Opposition mit überwältigender Mehrheit. Doch die Generäle, deren Geheimdienst die Stimmung im Land vollkommen falsch eingeschätzt hatte, ließen sich die Macht nicht nehmen. Sie sorgten dafür, dass das Parlament nicht zusammentreten konnte. Mit einem fadenscheinigen Argument. Erst müsse eine neue Verfassung ausgearbeitet und per Volksabstimmung angenommen sein. Auf dieses neue Grundgesetz wartet Birma noch heute. Stattdessen ging das Regime nach der Wahlniederlage brutal gegen die Opposition vor. Hunderte landeten in den Gefängnissen, Tausende flohen ins Ausland. Auch Aung San Suu Kyi wurde auf ihrem Seegrundstück an der University Avenue No. 45 in Yangon festgesetzt. Erst vor knapp einem Jahr setzte die Junta plötzlich auf Entspannung, entließ einige politische Häftlinge und erlaubte auch der Lady, ihren goldenen Käfig zu verlassen. Seitdem ist sie im Land unterwegs und organisiert das Parteienbündnis der Opposition, die Nationale Liga für Demokratie, NLD. Mein Vater ist derjenige, der mir noch heute Kraft gibt. Seine Reden sind heute noch so aktuell wie damals, was zeigt, dass er ein Mann mit Visionen war. Er war noch so jung, als er ermordet wurde, erst 32. Ich bin sehr stolz auf ihn und er inspiriert mich weiter, ebenso wie andere Menschen, zum Beispiel Nelson Mandela. Aung San Suu Kyi ist nun knapp über 60. Eine zarte, kleine Frau, aber noch immer voller Energie und Disziplin. Sie spricht 4 Sprachen, darunter Japanisch. Die Politologin verbrachte 2 Drittel ihres Lebens in England, von wo aus sie im April 1988 nach Birma zurückkehrte. Eher zufällig, sie wollte ihre kranke Mutter in Yangon versorgen. Innerhalb weniger Wochen wurde sie damals zu dem Symbol der Demokratiebewegung, das sie bis heute für viele ist. Noch immer kann sie very British sein, hochmütig, besserwisserisch, abkanzelnd. Schon viele ihrer zahllosen ausländischen Gesprächspartner haben ihre Sturheit zu spüren bekommen. Sie nennt es Bestimmtheit. Man kann sich gut vorstellen, wie sie den hohen Militärs Birmas bei den geheimen Treffen schlicht auf die Nerven geht. I see it very simply. Es ist ganz einfach. Die Regierung der SPDC ist nicht bereit zu Gesprächen. Verständigung erreicht man, indem man miteinander spricht. Es macht keinen Sinn zu behaupten, dass wir mehr Verständnis aufbringen müssen. Denn was Geduld angeht, da gibt es Grenzen. Ich halte uns nicht für besonders geduldig. Wenn mich die Leute für meine Geduld bewundern, sage ich immer, wir sind nicht geduldig, wir sind nachdrücklich. Wir müssen einfach mit dem weitermachen, was wir begonnen haben, auch wenn es Schwierigkeiten gibt. Also, was wir brauchen, ist nicht so sehr Geduld, sondern Ausdauer und Bestimmtheit. Längst folgen nicht mehr alle bedingungslos dem Weg der Lady. Die Kritik an ihr nimmt zu, seit Berichte darüber die Runde machten, wie sie Andersdenkende in der NLD behandelt. Sonderlich demokratisch klingt nicht, was aus manchen Parteiversammlungen an die Öffentlichkeit dringt. Von Ausschlüssen und Verräteranklagen ist die Rede, wenn jemand ihr nicht bedingungslos folgen will. Vorwürfe, die nur schwer zu belegen sind. Wer sich als Fremder in Birma allzu sehr für die NLD interessiert, landet noch immer schnell auf der schwarzen Liste der Staatssicherheit. Ma Tengi war in den 90er Jahren eine der engsten Vertrauten Aung San Suu Kyis. Sie saß über Monate im Gefängnis, weil auch sie sich für die NLD engagiert hatte. Die Kritik der Schriftstellerin, deren Bücher auch auf Deutsch erschienen sind, am politischen Kurs der Lady ist unüberhörbar. Was soll aus den Generälen werden, wenn Aung San Suu Kyi einmal an der Macht ist? Sie habe keine Rachegefühle, hat sie immer gesagt. Aber der zweite Teil ihres Satzes wird gerne vergessen. Es hänge vom Willen der Menschen ab, heißt es da. Das klingt nicht sehr beruhigend für die Generäle. Was Aung sagt ist, wenn die Junta ihre Vergehen eingesteht, dann sei es einfach zu vergeben. Aber es gibt keine Garantie, dass das tatsächlich passieren wird. Also kann man doch nachvollziehen, wenn die Regierung zur NLD sagt, Türen zu, raus. Sie fühlen sich bedroht. Das ist einer der Hauptgründe für ihre Zurückhaltung. Auch wenn Aung beteuert, sie habe keine Rachegelüste. Sie hegt sie doch. Der Optimismus, der mit dem Ende des Hausarrests für Aung San Suu Kyi verbunden war, scheint jedenfalls verfrüht. Nach wie vor gibt es keine neue Verfassung. Die Generäle klammern sich an die Macht und blockieren die Gespräche mit der Opposition. Es sind immer dieselben Beteuerungen, mit denen Regierungssprecher Colonel Lam Min auf Nachfragen reagiert. Wir haben konstruktive Begegnungen mit der NLD und empfinden Aung San Suu Kyi nicht als Opposition. Denn der Rat für Frieden und Demokratie, der SPDC, ist keine politische Partei. Wir sind lediglich eine Übergangsregierung und ein Schiedsrichter. Wir sind hier, um das Land auf den richtigen Weg zu führen. Künftig werden Politiker das Land regieren. Wir wollen unser Ziel umsetzen und Myanmar in einen Vielparteienstaat umwandeln. Doch auch wenn die NLD nun überall in den Bezirken ihre Büros eröffnet, Spitzel belauern weiterhin jeden Schritt, den die Lady macht. Noch immer sitzen politische Gefangene in den Kerkern der Junta. Aung San Suu Kyi darf reisen, aber sie fährt mit ihrem weißen Toyota durch ein Land, das das Militär fester denn je im Griff hält. Propagandalieder im Fernsehen preisen die Leistungen des SPDC, des Rates für Frieden und Entwicklung, wie sich die Junta mittlerweile nennt. Stundenlang ist zu bewundern, wie hohe Generäle Dämme eröffnen, Plantagen überwachen und den Straßenbau vorantreiben. Die Militärführung verweist auf ihre Erfolge, die sie trotz der strengen westlichen Sanktionen erreicht habe. Wie sehr sich die Infrastruktur im Land verbessert habe, wie die staatliche Einheit Birmas gesichert sei, seit Waffenstillstandsabkommen mit den ethnischen Minderheiten in Kraft traten und wie erfolgreich der Kampf gegen den Heroinanbau im Nordosten sei. Man gehe auch gegen die Zwangsarbeit vor, mit der internationale Organisationen weiterhin ihre Boykottaufrufe gegen das Regime in Yangon begründen. Zeichnen die westlichen Medien also ein verzerrtes Bild von einem vergessenen Land, wenn sich Schlagzeilen wie »Die greisen Generäle wirtschaften ab« ständig wiederholen? Liegt es daran, dass sich Journalisten oft als Touristen getarnt ins Land schleichen müssen, weil die Zahl der Arbeitsvisa begrenzt ist? Dass die kritischen Informationen der Anti-Birma-Aktivisten aus dem Ausland einfach häufiger gedruckt werden als die Beteuerungen der Generäle? Das Urteil von Amnesty International bleibt voller Abscheu. Die Lage ist noch immer ernst. Es gibt im Land weiterhin zahlreiche Verstöße gegen die Menschenrechte. Wir haben einige positive Entwicklungen registriert und ermutigen die Regierung, weiterzumachen, sagt Srirat Plipat, der für die Menschenrechtsorganisation von Bangkok aus Birma bewertet. Aber noch immer sind Oppositionelle in Haft. Es gibt Zwangsarbeit, besonders in den umkämpften Gebieten. Frauen aus ethnischen Minderheiten werden weiter von Soldaten vergewaltigt. Außerdem fehlt eine ordentliche Rechtsprechung, die internationalen Standards entspricht. Minderheiten draußen im Land sind davon besonders betroffen. Die Liste, mit der sich die Generäle selbst loben, ist lang. Sicher ist, dass von weiterer Öffnung bislang wenig darauf steht. 400.000 Soldaten hat das Militär noch immer unter Waffen. Gegen einen Feind, den es nur im Inneren gibt. Birmas Armee ist die zweitgrößte Streitmacht Asiens. Ihre Straßen hat die Junta auf Kosten einer ganzen Generation gebaut, für die es nun kaum noch ordentliche Schulen gibt. Die Universitäten waren geschlossen worden, als die Studenten 1988 auf die Straße gingen. Zwar wird seit 2 Jahren wieder gelehrt, es sind sogar neue Hochschulen entstanden, aber die stehen schwer erreichbar weit draußen auf dem Land. Die Militärs halten abgeschottete Institute für die beste Versicherung gegen allzu kritische Geister. Den Vereinten Nationen hatten sie angeboten, dass UN-Vertreter sich ungehindert über die Menschenrechtslage im Land informieren dürften. Doch auch dieses Versprechen wurde gebrochen. Mit fliegenden Fahnen und unter lautem Protest verließ der Sondergesandte Pinheiro Ende März Yangon. Bei seinen angeblich vertraulichen Interviews mit politischen Häftlingen hatte er Abhörwanzen entdeckt. Diplomaten registrieren, dass sich auch die medizinische Versorgung im Land rapide verschlechtert hat. Es fehlt an Geld und vor allem an ausgebildeten Ärzten. Tuberkulose grassiert, die Zahl der HIV-Infektionen soll die 4-Millionen-Grenze überschritten haben. Drei Stunden dauert die Rundfahrt mit der Circle Line, die einmal rund um Yangon führt. Der Zug fährt 38 kleine Stationen an, er zockelt vorbei an den Villenvierteln der Reichen, zu den Hüttenslums rund um den Flughafen im Norden, bis hin zu den Ruinen des Industriegebiets, das noch in besseren Zeiten vor der Asienkrise Mitte der 90er geplant wurde. Vom offenen Personenwaggon aus ist eine Millionenstadt zu betrachten, deren Bewohner zunehmend zu kämpfen haben. Der Tschad, die birmanische Währung, ist inflationär, die Regierung druckt neue Scheine, was die Maschinen hergeben. 800 Tschad, 1 Euro, verdient eine Marktverkäuferin pro Monat, jeder Staatsbedienstete bekommt mindestens das 40-fache. Aber die Zahl der Autos auf Yangons Straßen steigt kontinuierlich, es gibt die ersten Staus im Nachmittagsverkehr. Wirkliche Armut ist bei den rund 5 Millionen Menschen, die in Birmas Metropole leben, nicht zu spüren. Für ein neues Hemd und einen Longi, den traditionellen Wickelrock für Frauen wie Männer, reicht es immer. Viele der Passagiere im Abteil tragen Zeichen kleinen Wohlstands, Schmuck oder eine Armbanduhr. Auf den Märkten, an denen der Zug vorbeifährt, gibt es alles, von Reis bis zum Fernseher aus chinesischer Produktion. Nirgendwo sind die Buddha-Statuen größer und goldener als in Birma. Rund um die Schwedagon-Pagode in Yangon stehen, sitzen und liegen die riesigen bunten Figuren, die den lächelnden Gott darstellen. Sie werden liebevoll gewaschen, auf Hochglanz poliert und mit Blumen geschmückt. Versunken beten die Gläubigen, kleine Glocken klimpern, der Duft von Räucherstäbchen wabert durch die Luft. In Mandalay führt sogar eine Rolltreppe auf den Hügel mit der Pagode, die die Stadt überragt. Bequem soll es haben, wer zu Buddha will. Die Stimmung ist jedes Mal wunderbar, friedlich und seltsam entrückt. Der Glaube lässt offenbar ertragen, was den Alltag beschwerlich macht. Dass die Arbeitslosigkeit zunimmt, dass Preise für Reis und Kleidung steigen, dass vielen die Hoffnung auf eine bessere Zukunft fehlt. Zu Hunderten kommen die Gläubigen noch immer jeden Tag in die Mahamuni-Pagode und kleben neues Blattgold auf die Beine eines riesigen Buddhas, die von den vielen Spenden immer fetter werden. Wirtschaftliche Not wie 1988 wird die Birmanen nicht noch einmal auf die Straße treiben. Man kommt so durch. Was für die Menschen im Land gilt, passt auch auf die Generäle. Warum sollten sie sich wandeln, wenn es doch auch ohne Reformen geht, wenn ihre wirtschaftliche Unfähigkeit den Kreislauf doch nicht zum Stillstand bringt und ihnen vor allem ihr Anteil erhalten bleibt? Die Friedhofsruhe hält. Die Krähen kreischen über dem India Lake Hotel in Yangon. Ein staatlicher Prachtbau mit 370 Zimmern, von denen gerade mal ein Dutzend besetzt sind. 1 Million Gäste sollen nach offiziellen Planungen Birma pro Jahr besuchen. Tatsächlich sind es gerade mal 200.000. Touristen könnten Devisen bringen. Mehr Reisende würden mehr Arbeitsplätze schaffen. Doch die Anti-Birma-Front steht. Wer das Land bereist, kommt oft mit einem schlechten Gewissen an und dem Bewusstsein, die Sanktionen zu unterlaufen, die der Westen dem Land auferlegt hat. Seit Mitte der 90er hält auch die Europäische Union an ihrer Politik fest. Keine Entwicklungshilfe für Birma, bis die Junta glaubhaft einlenkt. Es gibt kaum noch westliche Investitionen im Land. Zuletzt schloss der deutsche Wäschehersteller Triumph seine Fabrik in Yangon. vertrieben von Bürokratie und Korruption, aber vor allem genervt von einer Protestkampagne, die Models in Büstenhaltern aus Stacheldraht zeigte. Auch Aung San Suu Kyi und ihre Opposition haben lange ihren Teil dazu beigetragen, dass das Land nicht auf die Beine kommt. Dann lenkte sie in der Frage der Sanktionen offenbar zeitweise ein. Aber seit einem halben Jahr scheinen sich die Positionen wieder zu verhärten, wie westliche Diplomaten empfinden. In einem ihrer seltenen Interviews sagte sie dem Pazifikprogramm von Radio Australia: Wir werden unsere Position in Bezug auf die Sanktionen nicht ändern. Wir lehnen auch den Tourismus weiter ab, bis es zum Dialog mit der Regierung gekommen ist. Die anderen Länder müssen darüber entscheiden, wie weit die Sanktionen gehen sollen. Die Junta muss beweisen, dass es keinen Grund mehr für diese Maßnahmen gibt. Gerade haben die europäischen Außenminister die Sanktionen gegen Birma um 12 Monate verlängert. Die Briten sind weiter treibende Kraft unter den Boykottbefürwortern. Und auch die Amerikaner ziehen sich zurück. In den USA ist es Zeichen politischer Korrektheit geworden, sich nicht mehr im Land zu engagieren. US-Bekleidungsketten verdienen eher mit dem Slogan »Wir kaufen nicht bei Generälen« als durch die billige Produktion in Birma. Doch auch 7 Jahre westlicher Boykotte haben nichts bewirkt. Die Generäle brauchen sich westlichem Druck so lange nicht zu beugen, wie sich andere asiatische Länder für Birma interessieren. Singapur führt die Liste der ausländischen Investoren an. Malaysias Staatsbetrieb Petronas schaut seit langem auf die reichen Öl- und Gasvorkommen. Die südostasiatischen Staaten, die in der ASEAN vereint sind, haben keine Skrupel, sondern ein Kalkül. Sie wollen den Einfluss des großen Nachbarn im Norden eindämmen. Schon jetzt gilt Mandalay, Birmas zweite Metropole, als eine chinesische Stadt. Wer mit europäischen Diplomaten in Yangon spricht, trifft nur noch wenige, die bedingungslos Sanktionen befürworten. Wir müssen herunter vom hohen moralischen Ross und etwas für die Leute tun, heißt es immer wieder. Es werde Zeit, die Politik der Blockaden zu überdenken. Das Prinzip Wandel durch Annäherung müsse die künftige Politik bestimmen. Passive Schutzwirkung vor Ort nennt sich im Diplomatendeutsch, was sich einige Botschaften durch verstärkte HIV-AIDS-Projekte, mehr Stipendien und Austauschprogramme erhoffen. Wir hoffen, dass Aung San Suu Kyi uns diese Spielräume gibt, sagen diejenigen, die jeden Schritt mit ihr absprechen. Die Menschen hier brauchen vor allem humanitäre Hilfe, fordert auch Ma Tengi, die alte Vertraute der energischen Lady, und keine Boykotte mehr. Das ist doch alles nur reine Rhetorik, eine aufgesetzte Moral und sonst gar nichts. Wir müssen darüber nachdenken, was den Menschen hier wirklich hilft und wie wir den Wechsel schaffen können. In der Politik geht es um Realitäten. Man kann sich nicht die Sterne herbeiwünschen und wenn man die nicht bekommt, gar nichts unternehmen. Das führt in den Abgrund. Als Aung San Suu Kyi vor einem Jahr zum ersten Mal wieder ihr Haus verlassen durfte, redeten viele von Jahren, die es bis zum Übergang noch dauern werde. Mittlerweile geht es wohl eher um Jahrzehnte. Entscheidend ist, welche Fraktion der zerstrittenen Generalität sich letztlich durchsetzen wird. Die Veränderung kommt langsam. Auf Yangons Häuserdächern nimmt die Zahl der Satellitenschüsseln zu, mit denen Programme wie die BBC empfangen werden können. 15.000 Internetanschlüsse wurden im vergangenen Jahr registriert, ein kleiner Schritt Richtung Moderne, auch wenn jede E-Mail vom Geheimdienst gelesen wird. Die Armeeführung ahnt, dass sie den Griff irgendwann lockern muss, und sie will es wohl auch. Doch noch suchen die Generäle nach ihrem Platz in einer zivilen Gesellschaft. Noch herrscht in der Junta die Meinung vor, man sei nur willkommener Sündenbock für die Moral der Mächtigen, die schnell wegschauen, wenn es wie in China statt um Menschenrechte ums große Geschäft geht. Solange sie sich als Prügelknaben empfinden, werden die hohen Offiziere nichts von der Macht abgeben. So sind die Männer im Militär, sagt Ma Tengi, ihr Stolz geht ihnen über alles, auch wieder besseres Wissen. Das war Hintergrundpolitik. Heute die Lady und die Generäle. Birmas langsamer Aufbruch zu neuen Ufern. Eine Sendung von Gerd Wolf. Redaktion Henning von Lüwies. Morgen im Hintergrundpolitik von der Urabstimmung zum Streik, der nahende Arbeitskampf um die 35-Stunden-Woche in den neuen Bundesländern. Hier folgen gleich die 19 Uhr Nachrichten, danach der Kommentar und ab 19.10 Uhr Sport am Feiertag.